Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0130 2911. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0130 2911. Tja, Freunde, ich freue mich auf eine interessante Woche mit euch. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freies Thema heute Nacht, 0130 2911, die Telefonnummer. Und die kostenfreie Faxnummer 0130 11 51 22. Herzlich willkommen. Jetzt geht's schon los. Wie spreche ich das aus? Eja. Wie? Eihan. Eihan, 21. Ja, hallo, Domian. Ja. Das spreche ich aber so aus. Ne? Das kannst du genauso aussprechen. Eihan, woher kommt dieser Name? Mein Vater ist Türke. Ja. Und meine Mutter Deutsch, aber mein Vater, der hat halt den Namen gegeben. Eihan. Eihan, E-Y-H-A-N. Genau. Dein Thema? Ja. Das, mein Thema ist, ich habe vorhin schon gesagt in dem Gespräch, ne? Ich heirate morgen. Das ist schön. Ja, aber ich habe, das Problem ist, weißt du, ich bin 21, meine Freundin ist 26. Ja. Und ja, ich liebe die, wirklich. Also soweit ich das sagen kann, so. Mhm. Was heißt, soweit du das sagen kannst? Ja, ich meine, ich weiß nicht, was Liebe ist. Das weißt du, wer kann das sagen, weißt du? Naja, aber das kann man fühlen. Ja, ich glaube jedenfalls zu wissen, dass ich sie liebe. Okay. Das ist aber nicht mein Thema. Ja. Mein Thema ist halt folgendes, ich heirate halt morgen, heirate ich, okay, ich bin nervös, aber das ist nicht die Sache. Ich war heute morgen einkaufen. Mhm. Und ich habe also eine Frau getroffen. Ja. Und beim Einkauf. Ich habe mir eine Hose gekauft. Mhm. Und ja, ich weiß nicht. Die hat mir halt geholfen, so mit den Nummern und so, weil ich check das nicht. Ne? Eine Verkäuferin oder eine? Nein, das war eine Kundin. Ja, ja. Ja, und dann habe ich halt, ja, wir haben uns halt so, ich weiß, wir haben so gesprochen, erst über die Hose und so, wo man so hingeht, weißt du, so Schwanstein. Mhm. Und dann, ja, dann hat sie mir halt ihre Nummer angeboten. Ja. Und die habe ich auch genommen, aber im Kopf, weißt du, im Kopf hatte ich schon, ich rufe die nicht an. Mhm. Weil, mein Güte, ich heirate morgen. Mhm. Aber? Ja, aber dann wollte die meine auch haben. Mhm. Und jetzt kommt das Problem, ich fand die geil. Mhm. Ja, und weißt du, ich habe früher vor meiner jetzigen Freundin, Verlobten also jetzt, habe ich viele Freundinnen so gehabt. Mhm. Mhm. Ja, und dann habe ich halt, ja, ich habe Scheiße gebaut, weißt du. Viel so rumgefickt. Ja, ich verstehe. Ja, tut mir leid jetzt. Aber ich habe halt, ja, und jetzt bei meiner neuen Freundin ist das halt anders geworden. Mhm. Ich war der treu, jetzt anderthalb Jahre fast. Mhm. Und wir haben auch halt deshalb uns entschlossen zu heiraten, weil ich glaube halt, sie ist es. Mhm. So, ich bin halt. Jetzt hast du heute diese Frau kennengelernt beim Hosekaufen. Ja, es ist nicht die Frau. Die Frau fand ich geil, die war halt, ja okay, die war halt blond, aber das ist nicht die Sache. Die hat auch. Bist du jetzt durch diesen Eindruck mit der Frau? Bist du ins Schwanken gekommen? Die hatte eine gute Figur und ich war halt, also ich sag mal so ganz frei raus, geil. Okay, das wissen wir jetzt. Bist du jetzt dadurch irgendwie unsicher geworden? Ja, das Problem ist, ich weiß nicht. Ich meine, ich bin 21 und mein Leben lang mit derselben Frau so. Mhm. Das sind natürlich Gedanken, die hättest du dir vielleicht mal ein Viertelstündchen früher machen können, als denn einen Tag vor der Hochzeit. Ja, das Problem ist... Du bist natürlich verdammt jung. Ja, 21 heiraten. Ich meine, einerseits, ich liebe die Daniela, ne? Ja, wobei du gerade ganz am Anfang aber auch nicht so wirklich so mit Schmackes gesagt hast, es ist meine große Liebe. Weißt du, Jürgen, was Liebe ist so? Also ich glaube, ich kann das schon sagen, wenn ich richtig hundertprozentig in jemanden verknallt bin. Ja, das sage ich wie aus der Pistole geschossen. Hast du gerade nicht so sehr gesagt. Würde mich schon skeptisch machen. Ja, aber du warst vorbereitet. Ich war überhaupt nicht vorbereitet. Ja, auf die Frage, aber ist jetzt egal. Ist egal, ja. Also, die Frage ist jetzt... Das Problem war halt einfach nur, ich habe keine Ahnung, ich habe halt gedacht so, wo ich die Frau gesehen habe, es war nicht die Frau. Mhm. Also das Problem ist halt, die wollte halt auch morgen anrufen und ist, so. Ist mir alles klar. Ist es jetzt so, dass du drastisch überlegst, diese Heirat vielleicht zu verschieben? Ja, aber wenn ich das mache, dann, das gibt voll den Stress. Das glaube ich. Zu Hause und so. Ich meine, mein Vater ist zwar Türke, ne? Ja. Aber der ist voll westeuropäisch, weißt du? Mhm. Mein Onkel, der ist übrigens auch hier, ist der Frank. Mhm. Der ist halt, der hat mir auch, ich habe dem das, als einzigen habe ich dem das erzählt, ne? Mhm. Mhm. Und der hat... Ja, der Junge ist bekloppt. Warte mal, ja. Der Junge ist bekloppt, sagt er. Ja. Ja. Weil ich kann... So ein liebes Mädchen. Das ist so ein liebes Mädchen, sagt er im Hintergrund. Ja, Das ist aber wirklich ein Hammer jetzt, ne? Wenn du ein paar Stunden vor der Hochzeit mit solchen ganz grundsätzlichen Gedanken da ankommst. Ja, warte. Seht immer gut zu. Warte, der Frank... Hört nicht auf mich. Ja, ich geb dir mal den Frank mal. Ja, gib mir den Frank mal. Mensch, Frank, hallo. Dazu? Ich höre mir das seit gestern, höre ich mir das an, weißt du? Ja. Aber ich kriege nicht... Gib es dann nicht, oder? Du bist ja nur vertraut mit den beiden. Wie stufst du das denn ein? Ist das eine Liebe zwischen den beiden? Ich weiß es nicht. Wenn er von Liebe redet, der kannst du... Findest du die Entscheidung denn richtig, dass die beiden heiraten? Ja, das sollen sie machen. Ich meine, die liebt ihn wirklich. Das kann ich sagen, ne? Der hätte mir auch schon erzählt, aber... Jo, Frank, wenn die Sache bei ihm so wackelig ist, und das scheint mir wackelig zu sein, hätte man doch verdammt nochmal ein bisschen warten können und nicht nach anderthalb Jahren schon heiraten. Warum? Ja, nur, weil ich meine, das Ding ist durch, ne? Das ist jetzt durch, wahrscheinlich. Das ist alles geplant für morgen, da kann man nicht mehr abladen. Mhm. Frank, gib mir den Eier nochmal. Ja, auf jeden Fall. Ja, tschau. Ja, jetzt Eier. Also, die Sache ist durch, sagt der Frank. Die Sache ist geplant für morgen, die Heirat steht. Nein, das ist es nicht. Der hat auch Sachen gesagt, die richtig sind. Mhm. Also, ich meine, der hat also der weiß, der Frank, der weiß, dass ich die eigentlich auch liebe. Du findest der die auch gut. Das ist eine gute Frau. Nettes Mädchen. Ja, ich erkläre dir das. Das Problem ist, meine Eltern haben nicht so viel Geld. Und... Aber kannst du was gegen von meinen Eltern? Ist das Problem. Jetzt lass mich mal in Ruhe mit... Lass ihn mal reden. Also, meine Eltern haben nicht so viel Geld. Also, ich weiß, in Deutschland sagen die immer so, ja, irgendwie so aus schlechtem Haus oder so. Mhm. Und ja, die kommt halt... Ja, die haben halt... Ich weiß, der Vater ist Anwalt von der Daniela. Mhm. Ja, und ja, ich meine, das ist halt irgendwie anders. Ich war auch schon mal so essen da und ich habe das alles nicht so drauf, so mit, weißt du, mit Besteck. Mhm, mhm. Das heißt, du fühlst dich da auch gar nicht so richtig wohl. Ja, so die Eltern haben mich halt beobachtet und ich glaube, die sind dagegen so. Weil, keine Ahnung. Sag mir halt mal bitte, Ayan, wieso ihr euch dazu entschieden habt, jetzt schon zu heiraten? Ja, ich weiß, ich glaube, weißt du, das kann ich jetzt nicht sagen, die hört auch zu, glaube ich. Ja, also ich halte das für verfrüht in eurem Fall, nach dem, was ich da bei dir gehört habe. Nur ist das natürlich eine wahnsinnige Sache, wenn man einen Tag vor der Hochzeit alles platzen lässt. Dieses ist der absolute Hammer. Ich bin 21, weißt du, was mache ich, wenn ich verheiratet bin? Geh was einkaufen oder so, eine Hose, weißt du? Und dann bin ich... Hättest du dich doch früher fragen sollen, nicht einen Abend davor. Genau. Bei dem Domian deswegen anrufen. Ja. Also der Frank sagt, das hat er sich vorher überlegen müssen. Das finde ich eigentlich auch, Eiern. Also entweder entscheidest du dich jetzt wirklich für die Frau und ziehst die Sache durch, oder du bist so ein Kerl und sagst, es ist nicht meine Sache, jetzt so und diese Frau zu heiraten und lass die ganze Sache sausen. Ja, das Problem ist... Ich kann dir da nicht helfen, ich kann nicht in deine Seele haken. Ja, aber ich liebe die, weißt du, die ist... Dann heirat's auch, dann lass die Quatscherei. Wenn du sagst, du liebst diese Frau, dann reiß dich am Riemen. Immer wieder werden einem Frauen auffallen, die man toll findet, auch wenn man verheiratet ist. Da musst du nicht jedem Rock hinterherlaufen. Da musst du halt auch an dich halten. Ja, ich hab und dich gemacht, auch. So, aber ich hab okay, aber im Kopf ist es abgegangen. Das gehört eben auch dazu, zur Liebe gehört auch Disziplin. Dass du dich dann eben auch auf deine Frau konzentrierst. Ja, okay, ich glaube, du hast recht. So. Aber ich habe auch, aber weißt du, das ist halt irgendwie... Kein Aber. Jetzt kein Aber mehr. Ich glaube, du hast schon einen guten Kumpel daneben dir sitzen, der dir den Kopf richtig wäscht und dich da in die richtige Richtung führt. Das ist mein Onkel. Ne? Das ist ein Onkel, okay. Der ist auch wie ein Freund so mehr. Ja, okay, das habe ich gemerkt. Warte, ich gebe dir nochmal den Frank. Und dann, zu dir sage ich schon mal Schluss. Ja, ich wollte nur sagen, du machst das genau richtig. Dem Jungen muss einfach mal der Kopf gewaschen werden, oder? Der weiß ja nicht, wo vorne und hinten ist. Da krieg ich wirklich einen Halt, wenn ich sowas höre. Frank, du bist morgen dann ja auch dabei bei der Hochzeit. Ich gehe mal davon aus, so wie die Sache sich jetzt anhört, dass die Hochzeit stattfindet. Red ihm jetzt nochmal ins Gewissen, dem Eihahn. Und dann wünsche ich euch eine schöne Hochzeit, einen guten Tag. Ich wollte noch was fragen. Jetzt aber. Die Anne, die Technikerin, wie alt ist die? Woher weißt du, dass die Anne meine Technikerin heute ist? Ja, das war nur ein Scherz. Jetzt, okay, ciao, jetzt ist aber gut. Rein, also, okay. Tschüss, ciao. Oliver, 21, hallo. Ja, hallo. Hallo. Mein Thema. Ganz einfach, und zwar hatte ich am Wochenende eine ganz nette Begegnung, und zwar in einer Provinzstadt mit 140.000 Einwohnern. Mhm. War eine Disco, und zwar eine Schwulendisco, so angehaucht mit SM und Leder und Uniform und sowas. Mhm. Und bin halt irgendwie zum dritten Mal dahin getobt und habe einen Menschen wieder getroffen, den ich irgendwie seit anderthalb Jahren kenne. Mhm. Ein Mann. Mhm. Mit den ich halt anderthalb Jahre kenne, mit dem ich aber irgendwie nie grün geworden bin. Mhm. Was sich so in den letzten 3-4 Wochen irgendwie gelegt hat, dass wir irgendwie mal Kaffee trinken waren und hier und da und öfter telefoniert. Ja, und auf dieser besagten Party irgendwann mitten in der Nacht kam das halt so weit, dass dann halt irgendwie streichel hier, streichel da und irgendwann unverhofft kriegte ich dann eine gefegt und stand halt erst ganz geschockt da und im anderen Moment dachte ich mir aber, ja, irgendwie doch ganz angenehm und irgendwie, ja, kurz drauf machte das nochmal wusch und ich kriegte wieder eine gefegt. Und wo? Ins Gesicht oder wo? Ja, ja. Mhm. Und ich dachte mir so, irgendwie gefällt mir das Ganze. Mhm. Und das Ganze zog sich dann irgendwie über zweieinhalb Stunden hin. Und irgendwann bin ich dann irgendwie von der Party weg, völlig berauscht, als, ja, frag mich nicht, irgendwie, ja. Halt, zum Verständnis, wer hat das gemacht, dieser Typ? Der Typ, ja. Der hat ja einen gescheuert. Ja, ja. Ab und an, ins Gesicht. Ins Gesicht, während ihr da am Knutschen wart. Während wir am Knutschen waren, ja. Dieses sollte dann ein Akt der Liebkosung sein, vermute ich mal, SM-mäßig, oder wie? Ja, ja, ja. Also ich konnte es nicht ganz einordnen, ja. Ich fand es in dem Moment halt nett und, ja. Und hab mich dem dann halt auch irgendwie nicht weiter gewehrt. Mhm. Und bin dann halt irgendwie berauscht nach Hause und am anderen Tag erstmal so Tag der Verwirrung, so was ist jetzt abgegangen, was ist da überhaupt gelaufen letzte Nacht. Ja, und bin dann halt hier in meiner Stadt erstmal zum Bekannten, der da irgendwie mit vertraut ist und erstmal hin so, pass auf, das und das ist passiert und irgendwie habe ich dann halt irgendwie auch 5 Stunden haben wir darüber rumdiskutiert. Und ja, halt irgendwie. Also du hast jetzt durch dieses Ereignis etwas in dir entdeckt, was du vorher noch nicht kanntest. Ja. Nämlich, dass du auf sowas stehst. Ja, genau. Auf unter Umständen etwas härteres Rangehen stehst. Ja. Dass dir was gefällt, dass dich das stimuliert unter Umständen sogar. Ja, so ein Schlüsselerlebnis halt. Ja, ja. Ja, das ist doch im Prinzip okay, oder? Ja, ich weiß nicht. Also ich fand es erstmal gar nicht so okay, weil ich war irgendwie am Sonntag echt wirklich wie ein aufgeschreckter Sohn. Du hattest dererlei Empfindungen vorher noch nie? Nee. Mhm. Ich habe mir das gerade versucht vorzustellen. Du küsst ihn und gleichzeitig scheuert er dir eine oder wie ging das ab? Ja, erst irgendwie, ja, küss, tu, mach und dann irgendwie wieder streichel und dann irgendwie während des Streicheln dann... Schmackes, ins Gesicht. Ja. Auf die Wange. Auf die Wange. Und das fandst du gar nicht schlecht? Nee, also ich hätte es nicht gedacht, weil irgendwie so vorher noch irgendwie nie ausprobiert, nie irgendwie was von gedacht, nie also überhaupt nicht irgendwie einen blassen Schimmer davon gehabt. Es ist sicher nichts Böses, nichts Sträfliches und wenn du denn in dieser Richtung da eine Ambition hast... Die scheinst du ja irgendwie zu haben, das ist doch in Ordnung. Leb sie aus, versuche diese Ambitionen zu erkunden. Ja, schauen. Schlimm ist das nicht. Ganz im Ernst, beängstigt dich das irgendwie? Nee, beängstigen nicht, aber halt erstmal irgendwie lernen mit umzugehen. Es ist nur neu, klar. Ja, ja. Ich würde an deiner Stelle auch mich da auf keinen Fall jetzt da auf großartige Riesensachen anfänglich einlassen, sondern dieses vorsichtig ausprobieren. Du weißt ja gar nicht, wo deine Grenzen sind, wie weit es dir gefällt. Ne? Ja. Weißt ja gar nicht. Das musst du ja ganz vorsichtig jetzt austasten, was dein Ding ist, damit du dir da auch Gutes bei tust. Ja, wie weit und wohin jetzt? Was ist denn mit diesem Typ? Wirst du den wiedersehen? Ja. Wir haben am Sonntag gleich noch wieder telefoniert. Er hat am Sonntag telefoniert und wann siehst du ihn? Nächste Woche Samstag. In der gleichen Disco wieder? Nein, zu Hause privat. Eieieiei. Das heißt, man könnte sich auch noch auf anderes einstellen. Jein. Vielleicht, ne? Man kann ja sein. Ja, so zwischendurch. Aber ansonsten weiß ich nicht, weil ich halt irgendwie mittlerweile seit anderthalb Jahren irgendwie fest liiert bin. Weiß so. Ich nicht, ob... Oh, jetzt machen wir noch ein anderes Fass auf, themenmäßig. Das vertiefen wir jetzt mal nicht. Grundsätzlich zu dieser Sache, probier dich aus und sieh einfach zu, was da dein Ding ist, ne? Was dir Spaß macht. Ja, gucken wir mal. Oliver, in diesem Sinne. Jo. Tschüss. Tschüss. Ciao. Der oder die? Dennis? Ja, der. Der? Ja. Wie alt? 19. 19, genau. Und zwar mein Problem ist meine Freundin. Warum? Ich bin jetzt gerade seit dem 3.1. mit ihr zusammen. Seit dem 3.1? Ja, dieses Jahres. Mhm. Und sie hat mich schon zweimal verarscht. Was hat sie gemacht? Nachdem wir 26 Stunden miteinander zusammen waren, hat sie mit ihrem Ex-Freund geschlafen. Jetzt vor einer Woche, das heißt etwa letzten Montag oder Dienstag, habe ich gehört, dass sie mit dem anderen Ex-Freund geschlafen hat. Mhm. habe ich mitbekommen. Also aber sie nicht ist von ihr. Sondern? Von einem Freund, sehr guten Freund. Von dir? Ja. Mhm. Und sie ist dir in der kurzen Zeit jetzt zweimal schon fremd gegangen. Ja. Mhm. Und ich habe sie eigentlich immer gut behandelt. Ich weiß nicht, wieso die das macht. Hast du sie denn angesprochen darauf? Ja, ich habe ihr, also ich habe mit ihr versucht zu reden. Sie hat zuerst abgeblockt, das heißt, sie hat gemeint, es stimmt nicht und so weiter. Und nach einer Weile hat sie es dann zugegeben. Also sie hat es zugegeben? Ja. Und hat sie es dir erklärt? Sie weiß es selber nicht. Ach du lieber, weil das sowas kann ich ja schon. Sie weiß es selbst nicht. Also die Geschichte, die ich weiß, ist, dass sie vor 8 Monaten war sie ja mit ihm zusammen. Mhm. Und das, sie war mit ihm etwa 1 Jahr zusammen. Mhm. Etwas über mhm. 1 Jahr. Mhm. Und der Typ hat sie geschlagen, verprügelt, missbraucht. Während die zusammen waren? Genau. Ja. Und sie hat sich das immer gefallen lassen. Ja, und zu dem geht sie dann freiwillig, nachdem ihr gerade dabei seid, frisch verliebt zu sein, geht sie freiwillig zurück? Es fing so an, er ist ja jetzt verlobt und sie kam dann, sie wollte ja eigentlich mit seiner Verlobten sprechen und er war aber alleine zu Hause und da fing er an, sie zu befummeln und so weiter. Sie hat sich zuerst gewehrt und dann hat er sie gefragt. Warum wollte sie denn überhaupt mit ihm reden? Warum nee, ist mit ihr. Mit ihr, warum? Warum? Warum, weiß ich auch nicht. Mhm. Mhm. Hat sie denn irgendeine Aussage mal gemacht, wie sehr wichtig du für sie bist, was du, was sie für dich empfindet? Schon öfters. Was sagt sie? Dass ich ihr alles wert bin. Alles wert bin? Ja. Dass sie sogar für mich auf den Strich gehen würde. Ah ja, das ist natürlich ein tolles, tolles Kompliment. Das erste Mal mit diesem ersten Ex-Lover. Das zweite Mal mit dem Ex-Ex-Lover. Ja. Und wie hat sie das erklärt? Sie weiß es einfach nicht. Das erste Mal war es eine dumme Wette. Eine Wette? So viel wie ich mitbekommen habe, war der Typ noch Jungfrau. Und er hat sie an seinem Geburtstag gefragt, ob sie ihm den Gefallen tut, ihn zu entjungfern. Verstehe ich nicht. Ich meine, es war ihr Ex-Ex-Lover. Nee, der Michael, so heißt er, mit dem war sie vor mir zusammen. Ja. Der Sven, das war der vor 8 Monaten. Ja, und der war Jungfrau? Ich meine, Und der war Jungfrau? Der Michael. Der ist 17 jetzt und der war noch Jungfrau. Mit dem war sie aber zusammen vorher? Ja, nur eine Woche. Achso. Höre, Dennis, die Frau verarscht dich. Die Frau führt dich in der Nase herum. Wenn die dich wirklich liebt, dann hat die solche Sachen zu unterlassen. Oder du musst da andere Seiten aufziehen und ihr das wirklich klar machen und nötigenfalls dich von ihr trennen. Das habe ich ja versucht. Ich habe versucht, mit ihr darüber zu reden ja. und so. Nur ihr Problem ist, dass sie jedem verzeihen kann. Sie verzeiht dem Sven alles. Ja, aber das ist nicht dein Problem. Dein Problem ist, dass die Frau fremd geht und ja. ihr seid miteinander verliebt. Sie sagt, du bist ihre große Liebe, also hat sie sich dran zu halten. Der Fall ist sonnenklar. Mhm. Und wenn das musst du ihr so klar machen, dass das so mit dir nicht läuft. Und wenn das nochmal passiert, dann war es das halt. Ich habe ja. den Eindruck, dass die Frau dich wirklich um den Finger wickelt und die denkt vielleicht, na, mit dem kann ich das so machen. Ja, lieber. Ich versuche mit ihr zu klären, aber manchmal blockt sie einfach ab mit den Gesprächen. Ja, das darfst du nicht mit ihr machen lassen. Hm. Du hast die moralischen Argumente auf deiner Seite. Hm. Und du kannst es ihr vielleicht zweimal noch verzeihen, aber unter Umständen kein drittes Mal. Und das musst du ihr so klar machen. Das habe ich ja versucht, ihr zu klar zu machen. Und ich wollte eigentlich dann nochmal deswegen mit ihrem Ex-Ex-Freund sprechen. Nein, rede nicht mit den Freunden, rede mit ihr. Die Frau, nee, ja, das ist eine Sache zwischen... Dir, weil er hat ja auch einen gewissen Anteil Schuld. Nein, sie da gehören zwei. Beide haben, ja, ich weiß, beide haben Schuld, aber ich wollte ja mit allen reden. Das heißt, ja. mit dem Sven, mit der Halte ich gar nichts von. Rede mit deiner Freundin und kläre das mit deiner Freundin. Hm. Dennis, mach's gut. Tschüss. Thomas, 23. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen. Also, ich würde erstmal sagen, dass ich dich hinterher sehr noch spitze finde. Danke. So, zu meinem Thema. Und zwar, du hattest ja schon ab und zu mal ehemalige Häftlinge mit in der Sendung drin. Wen? Ehemalige Häftlinge. Häftlinge, ja. Mhm. Richtig. Und ich bin einer davon, und zwar es geht darum, dass ich 95 eine Jugendstrafe abgesessen habe. Mhm. Und ich davon erzählen wollte, dass ich es äußerst schwierig hatte, wieder Arbeit zu finden. Also mich praktisch wieder einzugliedern. Erzähl mal kurz vorher, was du gemacht hast, weswegen du im Knast warst. Also es fing damit an, dass ich so angefangen habe mit Auto zu fahren, sprich unter Führerschein, da hast du ja vor kurzem mit etwas zusammengeschissen. Mhm. Und dann, es ging jetzt so weit, ich bin halt in eine Clique reingekommen, wo es praktisch auch erst Mutproben waren, also wer sich jetzt fahren dort und so weiter. Und so dumm wie ich damals war, habe ich da eben mitgemacht und bin deswegen halt ein paar Mal vom Richter gestanden. Irgendwann wurde es denen halt so blöd, dann haben sie mich eben mal verknackt. Ich habe da... wegen dieser Fahrgeschichten. Richtig. Mhm, ja. Und habe dann Bewährung bekommen, also mein Anwalt hat damals für mich nochmal Bewährung rausgeholt. Dann hat die Staatsanwaltschaft damals allerdings Berufung eingelegt, weil sie gesagt haben, nee, der waren schon zu oft davor und jetzt reicht's. Mhm. Jedenfalls war es in so Berufsverhandlung verloren. Ich musste rein, habe mich selbst gestellt, also habe eine Ladung bekommen, bin rein, wegen guter Führung bin ich zur Hälfte entlassen worden. Wie lange hast du gesessen? Fast ein Jahr. Oh ja, das ist schon dann das doch... Das ist heavy. Ja. Also ich war im Jugendstrafvollzug, ich bin auch als Jugendlicher verurteilt worden, obwohl ich 21 war. Also ich hatte noch das riesengroße Glück, dass auch nicht zu einem Führungszeugnis drin steht. Bist du irgendwo rausgerissen worden? Hattest du einen Job oder hast du eine Lehre gemacht oder irgend sowas? Nee, das war eben nicht der Fall, weil ich eben in der Schule auch schon Schwierigkeiten hatte und weil mich diese ganze Clique, die hat mich eben total rausgerissen. Und also du hast vorher gar nichts gemacht? Ich habe halt alles Mögliche gejobbt, also Verkäufer, alles Mögliche querbeet. So, ein Jahr im Knast. Richtig. Eine harte Zeit. Das ist eine sehr harte Zeit. Gehe ich offen aus. So, und dann wolltest du erzählen, wie schwierig es ist, Fuß zu fassen. Richtig. Da war es eben so, ich bin im Dezember 95 dann eben entlassen worden. Mhm. Bin dann am nächsten Tag auch gleich aufs Arbeitsamt gegangen und dann haben die mir natürlich erstmal gesagt, ja, ich meine, Häftling, sehen wir keine Chance. Ich natürlich total niedergeschmettert. Hab dann erstmal selber gesucht, per Zeitung, per Inserat, also wirklich alles Mögliche. Dann habe ich im März meine heutige Verlobte kennengelernt. Mhm. Und die hat sich dann auch mit mir auf die Suche gemacht und wir haben gesucht, also total vergebens. Es ging einfach überhaupt nichts her. Überall wohin, und mit meinem Bewerbungsarzt noch gesprochen und gesagt, ja, gib's nicht zu, dass du Bewerbung hast. Und ich gesagt, das kann ich nicht machen, weil wenn der Arbeitgeber mich fragt, haben sie Bewerbung, muss ich ja sagen. Ja. Ich kann ja schlecht anlügen. Mhm. Jedenfalls ging es dann so, dass ich dann Glück hatte und durch meine Mutter erfahren habe, dass die Post in Garmisch, weil ich rufe aus der Nähe von Garmisch an, noch Leute sucht, habe dort angerufen, bin auf Anhieb genommen worden, habe dann bis, das war jetzt letztes Jahr im Oktober, habe bis Ende Dezember dort getoppt, habe mir auch spitzenmäßig gefallen. Was hast du da gemacht? Das war so im Frachtdienst, also Briefe verteilen und so weiter, das war so nur Teilzeit, aber es hat mir echt gut gefallen, es hat alles gepasst. Ja. Und dann wurde es eben, nachdem man die Post auch sehr, sehr stark abbaut, bin ich dann meinen Job losgeworden. Mhm. Dann habe ich mir überlegt, ich habe in der Haft auch schon mal mir mal den Kopf drüber zu bohren, ich möchte einen Job machen, der noch irgendwo eine Zukunft hat. Weil es wird so dermaßen viel abgebaut, man weiß echt nicht, ob man, wie lange man seinen Job noch halten kann. Mhm. Da habe ich mir überlegt, ich möchte in den Pflegebereich reingehen, also entweder Krankenpfleger oder Altenpfleger. Mhm. Und habe dann hier mal unsere Branchenbus durchgeguckt und wir haben hier... Ach Gott, endlich hier Altenheime, hab dann bei ein paar angerufen, bei ein paar vorgestellt, ein paar Absagen bekommen, hab mir gedacht, das macht der eins, das gehst du selber hin, stellst dich selber vor, entweder sagen sie ja oder nein. Mhm. Bin zum ersten hin und die haben mich prompt genommen, und zwar läuft es jetzt so, ich mache jetzt ein Jahr Praktikum zum Altenpfleger, und nach diesem Jahr bekomme ich praktisch auch gleich über dieses Altenheim, das ist ein privates, da sind 26 Leute drin, ja. Kann ich danach im Anschluss dann die Ausbildung zum Altenpfleger machen. Toll! Und da muss ich sagen, ich bin total heavy. Ja, das ist wirklich toll. Ich dachte schon, jetzt kommt eine ganz traurige Geschichte, dass du überhaupt nicht mehr irgendwo unterkommst. Nee, ich muss aber sagen, es war schon echt schwierig, weil die Häftlinge, die werden so runtergebuttert, als ob man wirklich das Letzte vom Letzten. Ja, deswegen ist es ja auch so sehr, sehr wichtig, dass man, wenn man auch länger im Knast ist, versucht, sich doch zu qualifizieren, ne? Dass man doch eine Ausbildung macht. Denn je mehr du kannst, desto größer sind die Chancen. Ne? Ja. Ist klar. Insofern finde ich das ausgesprochen toll, dass du jetzt auf diesem Wege da auch dann zu einer Ausbildung kommst. Du bist ja auch noch recht jung, insofern geht das ja alles. Das ist richtig. Ja? Da muss ich aber sagen, da muss ich meiner Verlobten, die sitzt gerade neben mir, und meiner Mutter auch eben danken, weil die haben mir sehr, sehr viel Mut zugesprochen, weil ich jetzt nicht geschafft. Und vor allem, was ich sagen muss, gibt vielleicht sogar ein paar Häftlinge, die deine Sendung über Radio hören. Ich sehr kann nur jedem sagen, es ist schwer. Mhm. Aber einfach den Kopf hochhalten und durchsuchen, suchen, es geht nicht anders. Mhm. Wobei, du hast es ja gerade auch schon gesagt, ich glaube, ganz wichtig ist, dass man auch so eine menschliche Unterstützung hat, wenn man aus dem Knast kommt. Also in deinem Fall war es jetzt deine Mutter und deine Freundin. Richtig. Wenn man ganz alleine dasteht, ist es natürlich ein Vielfaches schlimmer und schwieriger. Ne? Ja, also ich meine, ich kenne viele, die sind rausgekommen, die Eltern haben sie nicht mehr aufgenommen, kommen in irgendeine WG rein, wo Ofengericht angeordnet ist und heute sitzen sie wieder und haben es doppelt und dreifach an Strafe. Ja. Ich gratuliere dir, Thomas. Danke, Jürgen. Zu dem Glück und hoffe, dass das alles gut läuft und du da auch dann zufrieden bist in diesem Berufsbereich. Es ist zwar nicht ganz einfach, der Job, aber er macht mir Spaß. Und du hast ihn dir auch ausgesucht. Ich habe mir ausgesucht. Alles Gute. Ich dir auch. Tschüss, okay, Thomas. Danke. Tschüss. Kerstin. Ja, hallo. 27 Jahre alt. Guten Morgen. Hi. Ja, Kerstin. Ja. Leg los, dein Thema. Ja, ich bin Schwester geworden. Du bist Schwester geworden? Ja, eigentlich nichts Ungewöhnliches. Nö. Bist du Krankenschwester geworden? Nein. Du hast ein Brüderchen oder ein Schwesterchen bekommen? Ja, eine ziemlich große schon. Also die ist 7 Jahre älter als ich. Fangen wir von vorne an. Sowas geht auch? Sowas geht auch, aber natürlich. Erzähl es. Mein Vater war in erster Ehe mit einer Frau verheiratet, logisch. Ja. Und dort war ein Kind, diese Schwester. Mhm. Und bei uns in der Familie wurde das immer so ein bisschen totgeschwiegen, weil, ja, es war ein Tabuthema in dem Sinne. Es wurde immer gesprochen, ja, das Kind wurde ihm untergejubelt, es ist nicht seins und so halt die Richtung und er muss umsonst zahlen und naja, das Übliche. Ja. Und dann kriegt man das ja auch so mit, wenn in der Familie gesprochen wird und was so Schlagabtausch war zu Hause zwischen den Eltern. Und irgendwann kommt auch bei dir als Kind die Frage, warum, wenn da noch jemand ist und ich bin als Einzelkind aufgewachsen, warum bringt er die Schwester nicht mal her? Warum machen wir nicht mal zusammen Ferien oder genau. So, ne? Diese üblichen Fragen. Wusstest du, wo die Schwester wohnt? Ob die da in deiner Gegend lebte? So die Richtung wusste ich. Also ich habe so mit 7, 8 Jahren das erste Mal so mitgekriegt, was da abging und welche Richtung. Ich habe viele Namen aufgeschnappt und so, ne? Also sie wohnte nicht weit weg von dir? Nein, die war jetzt vielleicht so 150 Kilometer. Und, ne, aber die Jahre vergingen und ihr beide kamt nicht zueinander? Nein, das war immer noch das Thema. Die Familie hat gesagt, die gehört nicht zu uns und was da. Ja, und 95 im April sind wir hier im Bayerischen Wald gezogen und dann kam wieder das so hoch, man müsste sie ja suchen, ne? Da ist man so lange alleine und da gibt es noch jemanden und ja, und dann hatte ich endlich auf Umwegen die Adresse ihrer Mutter rausgekriegt. Mhm. Und ein Jahr hat es dann wirklich noch gebraucht, dass ich sie mir selber in Mut fasste und da einfach angerufen habe. Und das war letztes Jahr im Oktober. Mhm. Nach dem Motto, hallo, hier ist die Kerstin und kann das sein, dass wir einen denselben Vater haben? Und das war dann auch Volltreffer. Wir brauchten, wie gesagt, nicht lange, um da einen Kontakt zu knüpfen. Die ersten Briefe gingen hin und her, endlos Telefonate. Mhm. Das war im Oktober letzten Jahres? Letzten Jahres. Im Dezember haben wir uns dann zu Silvester hier getroffen, bei uns im Bayerischen Wald. Mhm. Und das war wirklich... Ich habe das anfangs nicht richtig kapiert. Wie alt ist sie? Sie ist 7 Jahre älter als du. 7 Jahre älter als 34. Du. Ja. Und euer Verhältnis jetzt, nachdem ihr euch dann auch beschnuppert habt und sicher viel ausgetauscht habt auch? Ja, super, klar. Super. Wie ist denn jetzt der Kontakt zu dem Vater? Habt ihr beide einen Kontakt? Lebt er überhaupt noch? Ja, dem tut er noch. Also er weiß, glaube ich, von dem noch nichts. Hm. Wir wollen das erstmal jetzt im Frühjahr irgendwie angehen. Hm. Ende April steht erstmal so zur Debatte. Hm. Weil mein Kontakt mit ihm ist auch abgebrochen, weil die Ehe meiner Eltern ist dann auch zu Brüche gegangen. Und hatte denn deine Schwester all die Jahre auch irgendwie diesen Wunsch, dich kennenzulernen? Sie wusste nicht, dass... Sie wusste es gar nicht. Sie wusste es nicht, nein. So. Dann ist das natürlich eine irre Sache, wenn man dann so einen Anruf bekommt, ne? Naja, mit... Hallo, hier ist Kerstin, ich bin deine Schwester. Ja, so nach der Art lief es dann auch ab. Ja. Und ja, sie ist einfach hergekommen und das war, man hat sich in den Arm genommen und das war, als ob man sich schon ewig kannte. Wie weit wohnt ihr jetzt auseinander? Oh ja, wie weit? Ich glaube so 800 Kilometer. Wie viel? 800. 800, ja. Da kann man sich nicht so oft besuchen. Nein. Aber trotzdem eine schöne Sache. Und wenn ihr euch gut versteht, ist das natürlich toll, wenn man plötzlich dann wirklich da eine Schwester hat, ne? Also ja, und mit neuen nahen Verwandten. Diese Parallelen, vor allem auch so sportlich, ne? Sie war früher im Kanusport, ich war aktiv beim Rudern. Mhm. Das sind so Sachen, sie ist Krankenschwester geworden. Ich wollte es immer werden, konnte es dann aber aus gesundheitlichen Gründen noch. Ja. Und das sind so Parallelen. Wir haben in der Nähe, wo ich gelernt habe, hat sie gewohnt. Das waren vielleicht 30 Kilometer weiter. Mhm. Und wenn man das sich so jetzt alles so aufrollt und auch wenn man uns so zusammen sieht und wir auf der Piste sind, dann... Ein neues kleines Familienglück ist ja entstanden. Kerstin, dir und deiner Schwester, euren Familien alles Gute. Danke dir. Tschüss, ciao. Und schönen Abend. Tschüss. Ja, danke. 1.30 Uhr, 18 Sekunden, eine kleine Musikpause. Freunde, wir machen weiter. Hier ist 1 Live Domian, das Talkradio vom WDR aus Köln, zu hören im Radio bei 1 Live und zu sehen im WDR Fernsehen heute Nacht. Offene Sendung, freies Thema. Ich frage euch, über was ihr Lust habt, euch mit mir zu unterhalten. 0130 29 11 oder faxen könnt ihr uns auch unter 0130 11 51 22. Und noch ein kleiner Hinweis an den Eihahn von vorhin. Meine Technikerin, die Anne, die ist 25,5 Jahre alt. Es geht weiter mit Sabine, 19 Jahre. Hallo. Ja, hallo. Sabine, was führt dich zu mir? Ja, also ich habe gar keine Lust mehr so auf Schule. Ach, sag bloß. Ja, genau. Blöde Sache. Das kann ja jeder sagen. Ja, ist aber so. Ich gehe so seit 2 Jahren einfach nur noch da so hin oder auch nicht. Welche Stufe bist du? 12, also Moment, 11. Aber normalerweise wäre ich schon in der 13. Ja, du bist jetzt in der 11. Mhm. Ja. Ja, und eigentlich gehe ich dann nur noch so hin, um die Zeit tot zu schlagen oder auch nicht. Warum hast du keine Lust? Ja, weiß ich nicht. Ich wollte schon vor 2 Jahren eine Lehre machen. Mhm. Da habe ich angefangen, mich zu bewerben und da habe ich nichts gekriegt und letztes Jahr auch nicht. Mhm. Naja, ich hoffe mal, dass es dieses Jahr klappt. Was für eine Lehre möchtest du machen? Als Elektroinstallateurin. Oh, mhm. Das ist ungewöhnlich, ne? Ja. Für ein Mädel. Mhm. Du hast Spaß an Schaltungen. Ja, genau. Das heißt, wenn meine Steckdose irgendwann kaputt ist, rufe ich dich an und sage, hier, Sabine, mach mal. Ja, genau. So in der Richtung könnte es zukünftig ablaufen. Ja, genau. Und naja, und dann halt, da gehe ich lieber auf Partys und so. Ja, das tun wir ja alle gerne. Ja, so halt. Ne? Aber nur Highlife ist ja nun auch nicht. Ja, nee, eigentlich nicht, aber halt macht mehr Spaß. Ja, klar. Aber nur Fun, Luft und Liebe ist auch nicht die Welt. Nee, das nicht. Aber ja, wie ist denn die Notenlage? Ach, oh Gott. Reden wir nicht drüber. Nee. Doch, also, wir reden darüber. Ich glaube, ich habe nicht mal eine 4. Durchschnittlich, oder wie? Nein, also ich schätze mal so, ja, das Beste ist eine 5. Wie? Das Beste ist eine 5. Wie bitte? Das Beste ist eine 5? Ja. Sonst hast du 6 überall? Ja, nee, 5 und 6 nur. Ja. Also ist da eine Versetzung in die 12? Ja, doch. Aber ich habe ja meinen erweiterten Realschulabschluss. Also Moment, das heißt, die 12 kannst du vergessen mit dem Noten. Mit der Notenlage. Das ist mir schon klar. Ich will ja auch eine Lehre machen. Mhm. Ich wollte dir nämlich gerade zureden, dass du auf jeden Fall dein Fachabi machen sollst. Nur. Ja, das wollte ich ja auch. Aber das will, ich meine, mal gucken, das würde ich ja nach der Lehre ja dann auch noch machen. Ja, ich stehe allerdings auch auf dem Standpunkt, dass wenn man nun überhaupt keine Lust hat und es wirklich absolut nicht geht, dass man sich dann vielleicht auch nicht so quälen sollte. Und wenn du schon mal den Realschulabschluss hast, hast du. Den erweiterten Realschulabschluss. Und wenn es dir gelänge, eine Lehrstelle zu finden, ist das vielleicht wirklich dein richtiger Weg. Ja, doch. Und wenn du richtig mit Spaß in diesen Beruf reingehst, das wäre so, ne? Mhm, natürlich, auf jeden Fall. Dann kannst du ja wirklich vielleicht hinterher noch überlegen, das nachzuholen irgendwann. Ja, ich meine, nach der Lehre müsste das ja auch gehen. Das ist ja auch viel einfacher dann. Naja, ob das viel einfacher ist, sei nur dahingestellt. Aber das ist schon so. Nur, dir ist ja klar, wenn du die Lehre machst, ist auch nicht nur Fun angesagt, ne? Nee, das ist mir schon klar. ich acht meine, Stunden Maloche, ne? Steckdosen anschrauben. Ich meine, ich habe das ja schon so gemacht. Ich mache ja jetzt auch Praktikum. Ja. Und so, und da muss ich ja auch 3 Tage die Woche arbeiten. Und ja, das macht auf jeden Fall mehr Spaß als Schule. Hast du denn noch einige Bewerbungen am Laufen? Ja, einige doch. Das heißt, man kann hoffen? Ja, man kann hoffen. Was sagen deine Eltern? Meine Eltern, naja, so mein Vater sagt gar nichts. Mhm, ist auch schon interessant. Ja. Und die Mutter? Ja, sie hofft auch immer, dass ich eine Lehrstelle kriege und so. Also du bist auf jeden Fall so stoßunglücklich im Moment. Ja, und geht so. Eigentlich nicht mal, ne? Nicht mal? Nö. Quälst dich nicht jeden Tag in die Schule? Ah, nee, dann gehe ich gar nicht hin. Ach so, machst du das. Ja, aber so kannst du nicht weitergehen. Nee, eigentlich. Ne? Nee, das stimmt. Also, ich wünsche dir eine Lehrstelle, ganz, ganz, ganz schnell, in deinem Traumberuf als Elektroinstallateurin. Ja, oder Energieelektronikerin. Genau, was das genau ist, frage ich jetzt nicht. Das gibt wahrscheinlich einen langen Vortrag. Genau. Auf jeden Fall, es muss was Elektrisches sein. Ja, genau. Sabine, viel Glück. Mhm. Tschüss. Okay, danke. Ciao. Tschüss. Wolfgang, 31. Ja, hallo Domian. Ja. Ja, Wolfgang. Domian, Komplimente bekommst du genug. Jetzt kriege ich Kritik. Jetzt kriegst du mal Kritik. Jetzt wird der Kopf gewaschen. Nein, ich meine, abgesehen davon, ob man es gerne hört oder nicht, oder sieht, ich war heute schockiert über eine Aussage bei dir. Heute? Heute ja. Habe ich mich ja ganz zurückgehalten, oder? Und ich glaube auch ganz bewusst. Erzähl. Und normalerweise heißt es ja bei dir, sag ich mal, der Tenor ist ja, höre nicht auf deine Freunde, hör auf dich selbst. Mhm. Ach, heute, ich weiß, das erste Gespräch. Warst du das erste? Mit dem Eihahn? Ja, genau, der Eihahn, ja. Wie du das sagen kannst, er kennt dich besser wie ich, hör auf ihn, hat mich eigentlich ein bisschen schockiert, weil der Eihahn, er ist 21 Jahre alt. Und ich denke mal, mit 21, ich kann mich noch erinnern, ich bin jetzt 31, mit 21, da war ich erwachsen. Mir gehört die Welt. Ich weiß, was ich will. Die anderen reden da sowieso bloß daher, aber ich mache es anders wie die anderen. Und es ist aber doch so, dass ich der Meinung bin, der Eihahn, der hat wirklich was gewollt. Der hat das Mädel wahrscheinlich lieb. Seine zukünftige Frau? Ja. Ja. Der hat sie mit Sicherheit ganz, ganz gern und ganz lieb. Und jetzt, einen Tag vorher, ich nehme an, das ging schon wahrscheinlich vielleicht eine Woche oder 2 Wochen, jetzt kriegt er irgendwo Panik. Dass er nämlich einfach merkt, ist vielleicht, ich weiß nicht, so weit ist er noch nicht. So kam mir vor. Er hat sie lieb, aber so weit ist er noch nicht. Und jetzt kam von dir, irgendwie von dir die Aussage, wo er gesagt hat, es ist schon alles angerichtet und so. Da hast du gesagt, und da musst du durch. Warum eigentlich? Warum? Weil er die Verwandtschaft, die Mutter und der Vater verschreckt? Du hast in gewisser Weise vollkommen recht. Weißt du, das wird jetzt sehr ernst. Ich halte es für ausgesprochen verantwortungs-, also das ist eine Frage wirklich der Verantwortung, wenn man innerhalb eines 3-4-Minuten-Gesprächs jemanden von so einer gravierenden Entscheidung abhält, wie eine Ehe. Die beiden haben sich da ja nun zu entschlossen. Und mir schien, dass vielleicht so ein bisschen Sorge bei ihm war, letztendlich er aber schon diese Frau liebt. Wobei ich dir recht geben muss, so ganz wohl ist mir dabei auch nicht bei der ganzen Geschichte. So ganz wohl ist mir dabei auch nicht. Aber ich habe halt das Gefühl gehabt, dass bei ihm die Verantwortung mehr bei seiner Familie liegt. Und dem, was dabei rauskommt. Und ich denke halt, wenn die ganze Sache ein Jahr verschoben wäre. Ja, deswegen habe ich ihn auch ein paar Mal gefragt, warum musste das denn jetzt sein? Warum, aber nun ist es mal so und das ist natürlich der absolute Hammer, ne, wenn man einen Tag vorher die Hochzeit absagt. Ja, aber wobei andererseits, wenn das ehrlich ist, ist das immer noch besser als lügend in eine Ehe zu gehen. Ja. Aber mir schien das irgendwie, vielleicht täusche ich mich da auch, so gravierend schien es mir dann doch wiederum nicht zu sein. Und der Frank, sein Freund, oder sein Onkel, sein Vertrauter, hat das ja auch anders dargestellt, der die Sachlage ja schon die ganze Zeit ganz nahe beobachtet. So habe ich mich ein bisschen auf den auch verlassen. Aber ich finde deinen Hinweis richtig. Also, weiß Gott, ja. Aber wenn er jetzt zaudert, dann habe ich das Gefühl, ist er noch nicht reif genug. Weil ich nehme an, er hat einen gewissen Besitzerstolz. Ja. Er wird ein nettes Mädchen sein. Und ich befürchte ja eher, dass wenn er jetzt schon, sage ich mal, nach der, ich glaube, Anne oder Anke, oder wie sie heißt, aus Lust, aus Spaß, Ja, aber einfach aus Herz fragt, ja, dann wird es halt, sag ich mal, vielleicht in 2-3 Jahren ernst. Und ja, dann tut er halt den Menschen weh. Ja, ja, natürlich, ja. Ich hoffe sehr, dass der Eihahn noch zuschaut oder zuhört und jetzt auch deine Meinung mitbekommen hat, die sehr anzunehmen ist. Auf jeden Fall, sehe ich auch so. Ich würde lieber mal, sag ich mal, auch wenn er allen... Es geht da eigentlich, also ich nehme an, es war eine türkische Hochzeit. Vermute ich, ja. Mhm. Die recht pompös ausgestattet sind und die richtig Geld kosten. Dass ich annehme, so ein Ding zu verschieben, ist halt in der Familie relativ aufwendig. Mhm. Aber letztendlich geht es nicht nur um ihn, es geht ja auch um sie. Und er hat sie ja lieb. Vielleicht kokettiert er auch so ein bisschen mit diesen Ängsten. Kann ja auch sein, ne? So einen Tag vor der Ehe kann das ja auch sein, dass man das noch so ein bisschen hochkocht. Ja, aber wenn ich einen Tag vor der Ehe überlege, ob das richtig ist. Also ich war damals, wo ich geheiratet habe, da war ich mir 150%ig sicher. Und was mich auch stutzig gemacht hat, ist, dass er nicht so mit vollem Elan gesagt hat, ja, ich liebe diese Frau. Ja, also ich sage mal, du hättest mir am Tag vor der Hochzeit erzählen können, was du möchtest. Mhm. Ich habe gesagt, Domian, springen wir fort. Mhm. Das mache ich jetzt. Ja. Also Wolfgang, danke für den Anruf und danke für den Hinweis. Finde ich sehr korrekt und sehr richtig. Ja, ich wünsche dir was, gell? Tschüss, ciao. Carsten, 24 Jahre alt. Hallo, Domian. Ja. Und zwar, mein Thema ist Beziehung zwischen zwei Behinderten. Ja. Ich bin selbst behindert, ich habe meine Nerven, ich habe das Nervenproblem. Wie macht sich diese Behinderung bemerkbar? Wir hatten schon miteinander telefoniert, das war schon lange her. Wie, Tourette-Syndrom. Mhm. Hat mir schon mal miteinander gesprochen. Ja, ja. Ich kann mich daran erinnern. Und meine Verlobte, die hat Gleichgewichtsstörungen. Mhm. Jetzt sag nochmal, ich kann mich daran jetzt nicht mehr genau erinnern, was dieses Tourette-Syndrom war. Tourette-Syndrom ist, das ist ein Nervenleiden. Also das ist ein, die linke Gehhälfte, es ist das zentrale Nervensystem. Und das ist bei Leuten, die unter das Tourette-Syndrom leiden, ist zu 90% oder 80% geschädigt. Also funktioniert nicht mehr richtig. Ist das eine Lähmung, ne? Nein, keine Lähmung. Es ist, wie soll man sagen, eine Fehlfunktion der Bewegung der Arme oder sowas. Du hast unwillkürliche Zuckung. Ach so, genau, ja. Also jetzt erinnere ich mich, ja. Ja, ja. Jetzt klackert, ja. Und ich wollte halt nur sagen, Beziehung zwischen zwei Behinderten ist für mich das Beste. Mhm. Und hält auch länger. Schade, ich hab's. Carsten, sag mir doch nochmal die Behinderung von deiner Freundin. Die hat Gleichgewichtsstörung. Ja, also meine Verlobte hat Gleichgewichtsstörung. Also sie braucht nur anzupusten, der fällt sich schon um wie ein nasser Sack. Ja. Dann hat sie einen Fehler im Gehirn. Mhm. Sie kann zwar klar denken, sie kann zwar klar sprechen, aber sie kann nicht so ausdrücken, was sie meint. Mhm. Also auch Artikulationsschwierigkeiten. Genau, ja. Genau. Und dann muss halt entweder muss halt nochmal nachfragen, was sie meint. Mhm. Und dann wenn du da ein bisschen mehr hinhört, ja, das weißt du auch, ja, was er meint. Seid ihr beiden ein Paar? Wir sind ein Paar. Wie lange schon? Seit 90. Seit 1990? Seit 1990, wir sind 7 Jahre ein Paar. Das ist eine schöne lange Zeit. Ja, ja, und das meine ich ja auch. Ich habe zwei Beziehungen noch davor gehabt, aber mit einem gesunden Mädchen. Mhm. Und das ist immer wieder in Bruch gegangen. Was meinst du denn, was jetzt der wirklich herausragende der Vorteil ist, dass man dass wenn zwei Behinderte zusammen sind? Der Vorteil und der große Vorteil ist, meine Verlobte weiß, wie ich mich fühle mit meiner Krankheit und ich weiß, wie meine Verlobte sich fühlt in der Krankheit. Ist das auch so, dass man dann vielleicht noch mehr Rücksicht aufeinander nimmt, weil man das besser nachvollziehen kann? Ja, du nimmst ob dein Lebenspartner ein normaler Mensch, der mit einem kranken Mensch zusammenlebt, der nimmt vielleicht nicht, sagen wir 50% Rücksicht. Mhm. Aber wenn Behinderte und Behinderte zusammen sind, die nehmen 100% Rücksicht. Carsten, ist das auch so, dass man sich dann vielleicht auch weniger schämt wegen seiner Behinderung, wenn ein anderer gleichermaßen betroffen ist? Man spricht offener untereinander mit den Kranken. Mhm. Man spricht offener. Man ist gelockerter. Ja. Weil man genau weiß, weil man genau weiß, ah, Moment mal, dein Lebenspartner weiß, wie du dich fühlst, weiß, wie du denkst. Glaubst du, dass deine anderen Beziehungen mit nicht behinderten Frauen, dass die letztendlich daran gescheitert sind, dass sie nicht behindert waren? Die sind daran gescheitert, das hatte ich auch im Vorgespräch gesagt, die sind daran gescheitert, weil sie nicht wussten, A, wie sie mich nehmen mussten, wie sie mich behandeln mussten. Ich bin Mensch, der ist krank, aber ich will nicht mit Samthandschuhe angefasst werden. Ich gehe mein normal leben wie gesunde Menschen, nur halt, ich bin halt nicht gesund. Ja. Also zwischen euch beiden ist das alles völlig normal, wirklich absolut normal. Ne? Und wird gar nicht großartig jetzt als Besonderheit aufgefasst. Nein, nein. Lebt ihr beiden zusammen auch? Wir leben zusammen, seit 90. Ja. Wir haben eigenes Leben, eigenen Haushalt, eigene Wohnung. Ja. Und das ist besser, weil ein gesunder Mensch und ein kranker Mensch, es ist kurz programmiert. Ja, Es ist kurz programmiert. Weil Carsten, ist nicht alt. Dann wünsche ich euch beiden noch viele, viele 7 Jahre, wie ihr zusammen seid und dass ihr glücklich seid miteinander. Wie doch immer. Alles Gute. Danke. Tschüss. Jetzt ist am Telefon die Claudia und die ist 25 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Hallo. Ich muss gleich als allererstes sagen, dass ich ein bisschen aufgeregt bin. Macht gar nichts. Also es geht um meinen Freund. Mhm. Und zwar, wir sind jetzt seit etwas 5 Jahren zusammen. Und am Anfang... Ja klar, das ist alles happy und so, ist in jeder Beziehung wahrscheinlich so. Mhm. Und wir haben noch getrennte Wohnung und mein Freund, der hat sich selbstständig gemacht mit einem Taxigewerbe und hat jetzt ein Taxi. Und am Anfang war das so, da ist er nur für jemanden gefahren und wo er eben für den gefahren ist, so, da hat mich das ein bisschen manchmal genervt, dass er eben zu oft gefahren ist. Mhm. Dass ich dann auch schon manchmal gesagt habe, Mensch, bist du mit dem Taxi verheiratet? Mhm. Und jetzt eben, wo er selbstständig ist, da habe ich auch so das Verständnis jetzt, dass ich weiß, er tut es für sich, das ist sein Gewerbe, er muss ackern, er muss eben dafür was leisten. Er muss es aufbauen? Ganz genau, er muss es aufbauen und er hat seine Abzahlung und eben, was da alles dran hängt. Mhm. Aber jetzt so mittlerweile, wir haben geplant, dass wir zusammenziehen wollen, beziehungsweise er war davon auch total begeistert. Und aber jetzt irgendwie so, er drückt sich total. Also ich habe jetzt so das Gefühl, seit er jetzt selbstständig ist, lebt er nur noch und sein Taxi und ich laufe irgendwo nebenbei. Also du hast jetzt den Eindruck, dass er wirklich mit seinem Taxi verheiratet ist? Ja, das hört sich echt total doof an jetzt, aber... Mhm. Also trotz allem Verständnis, das du ihm entgegenbringst, ganz genau. Kommt da von seiner Seite überhaupt nichts zurück? Nee, überhaupt nicht mehr. Und wie soll ich das beschreiben? Also es kracht nur noch. Und du datierst? Echt selten. Ich arbeite und er arbeitet natürlich noch mehr als meine Stunden auf dem Taxi ab. Was machst du im Beruf? Ich bin Verkäuferin. Ja. Ist das zu datieren wirklich dahin, als er anfing mit der Selbstständigkeit? Ja, also jetzt nicht auf den Tag genau, aber so ungefähr. So in etwa wirklich. Und ich habe ihm das auch wirklich schon auf den Kopf zugesagt. Sag ich mal, gesagt, seitdem du selbstständig bist, ich laufe nur noch nebenbei. Was meint er? Er hört mir nicht mehr zu. Er sagt, du spinnst. Und wenn ich sage, du, in unserer Beziehung stimmt das einfach nicht mehr. Wir müssen reden. Ich sage, wir können schon nicht mehr miteinander reden. Mhm. Und dann sagt er, ja, ich habe an einen Schuld und ich weiß. Und irgendwann kommt bestimmt der Spruch von dir, du willst nicht mehr und machst Schluss. Also er gibt mir gleich schon die Schuld für irgendetwas, obwohl ich mit ihm reden möchte irgendwo. Ich habe gerade gedacht, als du erzählt hast, dass es vielleicht gar nicht vordergründig oder in erster Linie mit dieser Selbstständigkeit zusammenhängt, sondern dass einfach eure Beziehung nicht stimmt. Und dass das nur noch verstärkt worden ist jetzt durch seine zeitliche Inanspruchnahme. Da scheint doch wirklich mit euch beiden irgendwas Gravierendes nicht zu stimmen. Ja, was heißt was Gravierendes? Also ich versuche ja schon mit ihm irgendwo darüber zu reden und er erzählt mir auch immer, er hat mich lieb und es hat sich nichts geändert für ihn ist das ganz genauso, aber es kracht ja nur noch bei uns. Merkst du nicht, dass es bei uns nicht mehr stimmt und er reagiert da einfach nicht drauf, so von wegen, so, sag mal, was willst du eigentlich, ist doch alles in Ordnung, ich weiß nicht, was du hast. Er redet das quasi auch noch schön. Ganz genau, ja. Ja, also er begreift gar nicht, was ich meine. Zofft ihr euch jetzt abgesehen von den zeitlichen Problemen? Nein, überhaupt nicht, über Lappalien. Also egal, wann wir uns sehen, und wir sehen uns wirklich nicht oft, dass wir jetzt nur noch aufeinander hängen, sondern eigentlich eher selten, wo ich dann mal mit ihm Zeit verbringen möchte. Also ich habe letztens so eine Talkshow gesehen und da hat jemand gesagt, so ein Pärchen, also wir können uns nur noch ertragen, wenn wir zusammen Fernsehen gucken. Und das hat mich echt daran erinnert. Also wir können uns wirklich nur noch ertragen, wenn wir zum Fernsehen starren und irgendwas angucken. Schlimme Situation. Ganz genau. Schlimme Situation. Nimmst du ihm das ab, wenn er sagt, er hat dich lieb? Irgendwo schon. Er ist eigentlich ein sensibler Typ. Total eigentlich. Deshalb kann ich das so alles irgendwo gar nicht verstehen. Aber er schiebt irgendwo alles immer auf mich. Wie sieht das, was die Sexualität angeht? Wie sieht es da aus? Schlaft ihr normal miteinander? Nee, nicht mehr. Gar nicht mehr. Ja, was heißt gar nicht mehr? Also jetzt schon länger nicht mehr, muss ich sagen. Aber wie lange jetzt schon nicht mehr? Zweieinhalb Monate bestimmt. Ist aber gar nichts gelaufen. Außer Küsschen geben, aber so. Ich möchte auch nicht, weil es stimmt einfach zwischen uns nicht mehr. Und ich kann mich einfach nicht jetzt im Bett oder so bei ihm öffnen, wenn wir uns jeden Tag irgendwo zoffen und überhaupt nicht mehr den Zugang zueinander haben. Also es scheint wirklich was Gravierendes nicht in Ordnung zu sein zwischen euch beiden. Das Problem ist jetzt nur dieses herauszubekommen, was es ist, ob vielleicht die Liebe verloren gegangen ist von einer Seite. Du kommst nicht an ihn ran, das ist das große Problem. Ich verstehe nicht, wie ich bei ihnen rankommen soll. Also wenn ich versuche jetzt, Mensch, lass uns mal drüber reden, lass uns das gut, aber auch wirklich ganz ruhig. Dann sagt er immer, sag mal, was willst du denn reden? Jedes Mal willst du reden. Ich weiß gar nicht, warum. Also er denkt wirklich, sagst du ihm auch so ganz, in Ordnung. Und du sagst ihm auch wirklich ganz klar, dass du sehr, sehr unzufrieden bist so mit der total. Situation. Ja, hast wirklich. Hast du schon mal eskalieren lassen und hast gesagt, also ich kann das auch so lange nicht mehr ertragen, dann müssen wir uns trennen. Ist sowas schon gefallen? Ja, so direkt nicht. Also ich habe schon zu ihm gesagt, merkst du nicht, dass es nicht mehr funktioniert? Irgendwann, es geht in die Brüche langsam. Ich würde das schon auf die Spitze treiben. Weil es stimmt ja auch, das kannst du auch gar nicht auf die Dauer aushalten. Vielleicht bewegt ihn das, sich zu öffnen, mit dir zu reden und zu sagen, was los ist. Damit er auch den Ernst der Lage kapiert. Denn so kann er ja auf dem Standpunkt, lass sie reden, die beruhigt sich schon wieder und es läuft alles so seinen alten Trott. Wenn er aber merkt, die Sache, ne? Deswegen musst du dem klar machen, dass die Sache wirklich verdammt ernst ist. Und das geht dann nur über solche Formulierungen auch, dass es dann eventuell auch ganz drastisch unter Umständen enden kann. Denn ich bin eigentlich der Typ, der bei uns, also er ist eigentlich eher der ruhigere Typ. Und ich bin eigentlich echt die flippige und impulsivere auch. Also wenn irgendwas ist oder so, es muss raus. Und er frisst in sich rein oder zieht Gesicht oder sonstige Sachen. Und bei mir ist das nun so, dass ich dann auch denke, Mensch, irgendwas stimmt bei dem Mann nicht. Er hat zugestimmt, wir ziehen zusammen und wir wollen uns eine Wohnung suchen und das ist noch gar nicht so lange her. Claudia, red ernster mit ihm und klarer und sehr viel ernster noch. Und drohe ihm unter Umständen auch das Schlimmste an, was man dann in dem Fall androhen kann. Versuch das nur auf dem. Sagen soll, wenn es jetzt nicht weiter klappt, dass ich dann eben den Schlussstrich ziehe. Ja, dass du gehst. Und er soll verdammt nochmal sagen, was los ist. Und er soll er soll sich aufmachen. Und der bunkert ja, wie du es erzählst. Aber ich komme ja auch irgendwie blöd vor, wenn ich jetzt zu ihm sage, nur noch so weit und nicht weiter, sonst mache ich Schluss. Und im Endeffekt kriege ich dann nachher von ihm zu hören, ich denke, du wolltest mit mir zusammen sein, jetzt machst du Schluss, dann kannst, ist für dich auch nicht ernst gewesen. Du kannst dadurch ja was vielleicht in die Gänge setzen bei ihm, dass er endlich mal ans Reden kommt und dass er sagt, was los ist. Versuch es mal auf dem Wege. Ja. Claudia, alles Gute. Alles klar, ich danke dir. Ciao. Susanne, 33. Ja, hallo, hier ist Susanne. Ja. Also, ich habe folgendes Problem. Ich habe eine Freundin, mit der ich 5 Jahre befreundet bin, oder 6 fast. Und die hat seit einem Jahr einen Partner oder lebt mit dem zusammen. Sie hat den zwar seit 5 Jahren gehabt, aber eigentlich nicht, weil er verheiratet war. Und ich habe also diese ganze Geschichte mitgekriegt, wie der sie ziemlich verarscht hat. Und seit sie jetzt mit ihm zusammenlebt, unterbindet er quasi jeden Kontakt zwischen uns beiden. Ach, zwischen dir und deiner Freundin? Ja, also er versucht alles. Wir sind früher miteinander in Urlaub gefahren, die Freundin und ich, weil er ja nicht mitfahren konnte wegen der Frau. Und jetzt können wir nicht mal mehr eine Pizza essen gehen, ohne dass er Theater macht. Und die Freundin schwankt also immer dazwischen, ihm Kontra zu geben und dann Streit mit ihm zu bekommen. Oder halt seinen Attacken danach zu geben und mit mir nichts mehr zu unternehmen. Und dieses erzählt sie dir schon so offen, dass er Druck macht. bei ihr. Das ist schon so. Das macht ja, sie. Ja, das schwankt auch. Also es ist im Laufe dieses Jahres weniger geworden, dass sie mir erzählt hat, was er für Druck macht. Das macht mir aber eher noch mehr Angst für sie. Das weil ich mir vorstelle, was ich schon mitgekriegt habe an Attacken, die der abgelassen hat. Wenn sie jetzt drüber schweigt, was steckt da noch dahinter, ne? Schlimme Lage, schlimme Situation. Ja, und das sind zwei Sachen. Ich bin natürlich verletzt, dass die Freundin nicht mehr hinter mir steht. Natürlich. Oder hinter unserer Freundschaft, die sehr eng war. Natürlich, ja, wäre ich auch. Als zweites habe ich aber auch Angst um sie, weil es ist nicht nur der Kontakt zu mir unterbunden, sondern auch zu ganz alten Freunden, Bekannten. Das will er alles auch nicht. Also er will sie ganz für sich alleine haben. Hinzu kommt, dass sie sehr viel arbeitet, also wenn, dann nur abends sowieso Zeit hat. Und da wartet er dann quasi mit der Stoppuhr zu Hause und also es sind so Dinge, ich rauch, wenn sie zu mir kommt und riecht anschließend nach Rauch, wenn sie auch nur 10 Minuten bei mir war, sagt er, du warst wieder bei der und dann ist den ganzen Abend streiten. Dürft ihr denn miteinander telefonieren? Auch nicht. Also auch nicht. Er ist ja jeden Abend bei ihr. Das geht fast nicht. Ich wohne ganz in der Nähe von ihrer Arbeitsstelle, so kann ich da ab und zu mal vorbeigehen, aber selbst wenn er mich da auf der Straße in der Nähe sieht. Gibt es denn in irgendeiner Weise etwas Kritisches von ihr auch zu hören, dass sie über diese Situation klagt? Ja, sie ist auch in Therapie gegangen. Also sie ist jetzt zu einer Therapeutin gegangen. Sie sagt, wegen dieser Situation zwischen diesen beiden Menschen zu stehen, zwischen mir und ihm. Aber ich denke, dass auch ein Hauptproblem ist, dass sie eigentlich nicht klar kommt von ihm nicht weg, aber weil sie auch 5 Jahre auf ihn gewartet hat. Also sie ist im Moment in einer therapeutischen Behandlung. Ja. Das ist ja schon mal ganz gut. Ne? Ja. Da ist jetzt auch jemand Neutrales, der das Ganze bespiegelt und der unter Umständen dann ihr auch einiges klar machen kann und einen gewissen Einfluss auch hat. Das ist ja schon mal sehr, sehr positiv. Ja, ich hoffe auch, dass er dabei bleibt, weil bisher war es immer nur ich, der quasi gegen ihn interveniert hat, ne? Ja, du bist das natürlich. Merkt er auch. Und du bist natürlich auch bei ihr parteiisch. Insofern ist es schon mal gut, dass da eine dritte Person ist. Wahrscheinlich kannst du im Moment gar nichts anderes machen, als ihr zu signalisieren, dass du für sie da bist, dass dir sehr viel an ihrer Freundschaft gelegen ist. Aber du kannst da ja keinerlei Druck ausüben. Du kannst überhaupt nichts machen. Hab ich halt schon gemacht, weil sonst von ihr gar nichts kommt. Ne? Sie ist dann wieder so glücklich, wenn es mal wieder eine Woche mit ihm friedlich verläuft und sie weiß, sobald er wieder checkt, dass wir irgendwelchen Kontakt haben, dann gibt es da wieder das Drama daheim. Und ich würde auch, wenn ich mich da hineinversetze, wenn das meine beste Freundin wäre oder mein bester Freund, würde ich in den Stunden, wo man unter 4 Augen ist, dieses auch also wirklich frontal ansprechen und ihm das oder ihr das auch sagen, dass was ist das für eine Beziehung, wo der Ehepartner oder der Partner die Freunde verbietet. Das ist ein Unding. Da würde ich auch schon. Dann sagt sie, du, das ist mein Problem, du hast damit nichts mitzureden, aber es ist insofern schon auch mein Problem, weil unsere Freundschaft dadurch. Okay, gut, aber wenn sie so zumacht, kannst du erstmal nichts dann machen. Dann kann ich nicht mehr ran, ne? Kannst nicht machen. Ich habe auch versucht, mit dem Typ irgendwo Kontakt aufzunehmen. Also in den wenigen Augenblicken, wo wir uns mal begegnet sind, habe ich gesagt, sollen wir nicht mal ein Bier miteinander trinken gehen oder so, dann Susanne, vielleicht klärt sich da was. Also ich denke, signalisiere ihr, dass du da bist und dass du für sie da bist und dass du auch warten kannst. Und das ist, glaube ich, schon mal ganz, ganz wichtig für die Frau und auch für eure Freundschaft, was die Perspektive angeht. Viel Glück. Danke. Tschüss. Tschüss. Ciao. Der Jörg ist noch dran und der ist 34. Ja, hallo Domia. Hallo. Mein Thema ist meine Traumfrau. Deine Traumfrau? Ja. Und das Schönste ist, ich habe es geschafft, sie hat heute Geburtstag. Auf diesem Weg wünsche ich alles Gute zum 30. Ich gratuliere auch herzlich. Ich verstehe nicht, wieso die meisten Leute Probleme mit ihren Frauen haben. Du hast keine Probleme? Nee, im Gegenteil. Der glücklichste Mann der Welt. Ja, also ich habe meine Frau auf einer Kur kennengelernt. Ja. Ich war zur Kur, sie war zur Kur. Ich kam aus Lübeck, sie kam aus Wolfsburg. Sie ist ins kalte Wasser gesprungen. Mittlerweile sind wir 3 Jahre verheiratet. Ja, toll. Und daraus ist ein Jung geworden. Ja, wunderbar. Wunderbar. Zum Schluss noch ein ganz glücklicher Mann. Ja, also ich kapiere nicht, wieso die Leute alle Probleme haben. Die sollten mal über ihre ganzen Probleme miteinander diskutieren. Ja, das. Wenn man mehr reden tut mit seinem Partner, geht der Partner auch auf einen ein. Ja. Wenn man das nicht tut, verliert man seinen Partner. Ich wünsche euch einen tollen Geburtstag. Ja. Was macht ihr heute? Feiern, Freunde kommen zum Kaffee. Ja. Also wird richtig lustig heute noch. Ja, toll. Alles klar. Alles Gute, viel Glück. Ja, danke. Tschüss. Ciao. So, meine Lieben, schon wieder einen Tag, eine Nacht, eine Talkradio-Nacht um, die erste für diese Woche. In der Technik Anne Buchholz, 25,5 Jahre alt. Morgen haben wir eine Themennacht und da heißt unser Thema, ein ernstes Thema, ich halte es in meiner Familie nicht mehr aus. Ihr könnt uns ab 0 Uhr erreichen unter der bekannten Nummer und im Radio und im Fernsehen sind wir punkt 1 Uhr wieder. Ich wünsche euch eine sehr schöne Nacht. Bis morgen. Ciao.